Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 539, nicht in die Karten schauen lassen. Ein Thema wird heute sein, das Verschlüsselungsverbot und die betroffenen Apps. Später haben wir noch einiges an Community-News und auch endlich mal die Frage, die schon gestellt wurde, wird beantwortet. Empfehlungen von Smartphones momentan, so für einen guten Preis. Natürlich gibt es auch wieder die App der Woche. Trifft sich gut, dass es bei der Community so viel gab, denn ich habe wenig Themen. Ja, das muss man auch klar sagen. Das Verschlüsselungsverbot habe ich ja schon ausführlich in der Rios Wochensicht behandelt. Aber auch hier im Uncast möchte ich das ansprechen, denn es gibt ja die Apps, die davon betroffen sind. Und das sind vor allem die Messenger. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sicher ist, wird es, wenn dieser Anschlag auf die Freiheit durchkommt. Und zwar soll das ja schon am Donnerstag hier auf den Weg gebracht werden. Dann wird es keine Verschlüsselung mehr geben in sicherer Art und Weise, das heißt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo nur ihr die Nachrichten entschlüsseln könnt, denn dann soll es einen Mechanismus geben, bei dem ein sozusagen Generalschlüssel bei der Regierung oder wer auch immer diese in Anführungszeichen Regierung ist, ja, irgendeine Polizeidienststelle oder ein zentrales Erfassungsamt, das kann man noch gar nicht so sagen. Also hinterlegt werden, und zwar EU-weit gilt es dann, damit eben eure Nachrichten bei Bedarf entschlüsselt werden können. Das wäre natürlich ein Horror für die gesamte digitale Wirtschaft, denn damit wird das Vertrauen der Verbraucher, zumindest bei den intelligenten Verbrauchern, wirklich stark erschüttert. Ja. Ich habe es in der Rios Wochensicht schon gesagt, ich weiß nicht, was für eine Superlative ich da nehmen soll. Wir haben halt schon in der Vergangenheit immer so viel gequatscht über andere Sachen, ja, die nicht so schlimm waren wie das hier. Aber ne, es steigert sich ja immer wieder. Nur die Entrüstung kann man eben nicht ins Unendliche steigern. Und deswegen weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Und das ist auch gleichzeitig eine Gefahr. Denn die Phrasen, die jetzt schon in den letzten 20 Jahren, glaube ich, hunderte Male losgelassen wurden, ja, alles von totaler Überwachung, gläserner Bürger, ja, Ende der Privatsphäre, das alles haben wir eben schon so oft gehört, und die Leute, die nehmen das jetzt nicht mehr wirklich so wahr, wenn jetzt hier also jemand kommt und sagt, boah, das Verschlüsselungsverbot, das ist der Horror, ja, das ist Ende der Privatsphäre, das ist das Ende der freiheitlichen Kommunikation. Dann haben die zwar recht, aber es wird niemand mehr interessieren, weil die Leute das schon so oft gehört haben. Also es ist wirklich schon brutal, und man benutzt eben immer diese Ausdrücke, diese Superlativen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es auch noch schlimmer geht. Aber dabei gibt es ja einen Spruch, schlimmer geht immer, und es zeigt es eben hier auch. Also Verschlüsselungsverbot ist für mich der Todesstoß von allen Kommunikationsmitteln im Internet, dahingehend, dass ich die auch tatsächlich nutzen kann. Ja. Also richtig nutzen kann, meine ich. Ja. Ansonsten wird eben das Ganze auf ein absolutes Minimum reduziert, und das Vertrauen ist natürlich weg, ganz klar. Das heißt, ich werde keine Unterhaltung mehr führen können über Chat, vernünftige und so weiter, weil man da natürlich immer Angst haben muss, ne, dass, ihr wisst ja, wenn man Sachen sagt, ne, so untereinander, ne, schnell mal ein dummer Spruch losgelassen, ja, oder auch mal eben, wenn was aus dem Kontext gerissen ist, hört sich das dann ganz anders an. Ne? Stellt euch mal vor, ich tue da mit jemandem chatten, über die gestrige GTA 5 Online-Session und beschreibt dann, wie ich so 200 Leute abgeknallt habe, ja. Und der eine ist dann umgefallen nach einem Kopfschuss, ja. Und dann ist ein Polizeiauto gekommen, ist aus Versehen drüber gefahren, noch über den, und der ist dann weggeflogen, ja. Dann drehen die Leute durch, ja, wenn die das aus dem Kontext raus hören. Dabei war das eben nur ein ganz normale GTA 5 Online-Spiele-Session, ja, das konnte man halt so ganz normal kaufen, ja, ich glaube ab 16 GTA oder ist es ab 18, ich weiß nicht genau, spielt auch keine Rolle, ja, und könnt ihr dann zocken und ja, dann, aber wie ist das, ne, wie das halt so ist, und dann werden auch mal Scherze oder so werden anders interpretiert. Auch das hat man ja gerade vor kurzem, gab es ja sogar einen Fall bei der Polizei, ja. Ja, so ist das. Also da muss man dann tierisch aufpassen. Eigentlich kann man dann eben nichts mehr machen, ohne dass man eben Gefahr läuft, dass da vielleicht was in falschen Hals kommt. Unglaublich ist das meiner Meinung nach. Also so langsam muss man sich fragen, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn man unter chinesischen Bedingungen leben würde, ja, weil da weiß man wenigstens, woran man ist, ne? Hier kriegt man immer gesagt, man kann ja alles sagen, was man will, ne? Man darf es nur nicht öffentlich tun, ja. Das ist halt super, ne? Toll. Naja, okay. Wie auch immer, ich werde schon wieder sarkastisch, ja, aber das kennt ihr ja schon. Jedenfalls muss man da ziemlich aufpassen. Das Verschlüsselungsverbot ist ziemlich wäre ziemlich schlimm, und deswegen hoffe ich eben jetzt auf die Vorstöße, die da jetzt im Einzelnen gemacht wurden. Die FDP hat zum Beispiel getwittert, dass das ein Terroranschlag auf die Privatsphäre wäre, und da muss ich auch wirklich zustimmen. Ja, ich hoffe, dass hier noch das von einigen EU-Mitgliedern gestoppt wird, bevor es überhaupt zur Abstimmung kommt. Ansonsten sehe ich da schwarz. Zu hoch ist die Gefahr, dass man jetzt dem neuen gewählten US-Präsidenten Joe Biden hier vielleicht ein Geschenk machen möchte. Ja. Übrigens auch darüber habe ich gesprochen in der Rios-Wochensicht. Also diese Woche ist es sehr, ja, empfehlenswert, da mal reinzuhören. Es war übrigens die 700. Folge, auch das eine interessante Sache. Okay, gut. Jetzt war das mal das eine. Ich komme später vielleicht noch mal kurz dazu in der Community. Da gab es nämlich auch eine Nachricht deswegen. Und letztendlich wird sich eben durch die würde durch so ein Verschlüsselungsverbot eine Unzahl von Apps betroffen sein. Messaging habe ich eben gesagt, E-Mails, ja auch, E-Mail-Apps wären davon betroffen, aber auch viele andere, wo man sich jetzt gar nicht erstmal bewusst ist, dass diese auch eine sichere verschlüsselte Verbindung haben. Und wenn solche Schlüssel dann eben zugänglich sind, dann ist auch Missbrauch Tor und Tür geöffnet. Und so leid mir es tut, ich bin wirklich Fan der Polizei, ja, in Deutschland, da gibt es ja nichts, aber eins hat eben die Vergangenheit gezeigt: auch die Polizei ist nicht immer hundertprozentig vertrauenswürdig, auch wenn ich das nicht gerne sage, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, nur diese Ausnahmen, die reichen schon für einen wirklich schlimmen Effekt auszuüben, und einen kompletten Vertrauensverlust hat man eben dann, wenn man das Gefühl hat, dass seine Daten nicht mehr sicher sind. Und der Staat muss endlich lernen, dass es eben Sachen gibt, wo er seine Nase nicht reinzuhängen hat, egal welche Konsequenzen das hat, klipp und klar. Und hier, dass das wieder mal in so einem Fahrwasser von einem Terroranschlag probiert wird, ist meiner Meinung nach wirklich ganz unterstes Niveau, ganz unterste Schiene. Die Leute sollten sich schämen, die das jetzt deswegen versuchen zu pushen. Da wird mir so schlecht, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Ja, so mies finde ich diese Nummer, ganz ehrlich. Denn dieser Terroranschlag hat überhaupt nichts mit einem Problem, mit irgendeiner Verschlüsselung, die nicht geknackt werden konnte, zu tun. Überhaupt nichts. Sie haben Behörden versagt. Es hat mit der Verschlüsselung nichts zu tun. Die Behörden müssen einfach ihre Arbeit richtig machen. und eben in der realen Welt, versuchen, sowas zu verhindern, ganz einfach, und nicht in der digitalen Welt. Ja. Hier kann allenfalls eine Planung oder irgendwas gemacht werden, aber die Ausführung ist in der realen Welt. Hier gibt niemand im Messenger ein Bombe explodier, ja, sondern da muss jemand vor Ort sein und da müssen eben halt auch genügend Polizeikräfte da sein. Ihr könnt mit mir über alles reden, ja. Mehr Geld für die Polizei, ja klar. Mehr Polizei, ja klar. Mehr Streifen, auf jeden Fall, ja. Da muss definitiv was gemacht werden. Die einen sagen Polizeistaat, ich sag sicher, ein sicheres Gefühl, ja. Aber wo man nicht drüber reden kann, ist, dass immer mehr Verantwortung abgewälzt wird ins Internet. Ja. Im Internet wird niemand in die Luft gejagt. Das wird in der realen Welt gemacht. Und dort muss sich das eben konzentrieren. So sieht's aus. So, harte Worte und noch Schlimmeres liegt mir auf der Zunge, aber ich lasse es natürlich dabei bewenden und wende mich jetzt wieder anderen Themen zu. Wie gesagt, so arg viel habe ich nicht und es sind auch Themen, wo ich relativ schnell durchgehen kann. Auch das muss ich leider sagen, aber so ist es nun mal. Huawei hat ein Flash Memory entwickelt, der im Mate 40 Pro Plus eingesetzt wird. Ganz interessant. Da hat man im Vorfeld gar nichts davon erfahren. Der ist tatsächlich jetzt verbaut worden und der ist eben extrem schnell. Das ist einer der schnellsten Flash-Memory-Speichern, die es gibt. Ja, der Hammer. Da sieht man mal wieder, wie viel technisches Know-how Huawei in die Geräte steckt. Und das ist wirklich eine richtig gute Geschichte. Die Schreibleseraten sind da wirklich sehr, sehr hoch. Und damit ist eben auch das Huawei Mate 40 Pro Plus das schnellste Gerät, das ihr momentan für Geld auf dem Markt kaufen könnt. Ja, ganz klipp und klar. Ich habe das letzte Woche schon mal klar gesagt. Jetzt bekräftige ich das nochmal. Das zeigt jetzt auch verschiedene Benchmarks, Benchmark-Tests, zum Beispiel bei Antutu, die eben das Huawei Mate 40 Pro Plus als absolutes schnellstes Gerät küren. Nicht schlecht. Und das hängt aber eben auch mit diesem unglaublich schnellen, performanten Speicher zusammen, ja, der eben hier benutzt wird. Nicht übel. Nicht übel, muss ich sagen. Zum Vergleich, also normaler UFS 3.1 Speicher, ja, das ist momentan so das Nonplusultra, UFS 3.1, ja, bringt eine Geschwindigkeit von 700 Megabyte pro Sekunde und 200 bis 300 Megabyte pro Sekunde bei Random Access, und zwar Schreibgeschwindigkeit. Schreibgeschwindigkeit reden wir hier. Ja? Also Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn, was UFS 3.1 bietet. Und jetzt der Hammer, dieses Pro 40 Plus schafft 1280 Megabyte pro Sekunde und im Random-Modus 548 Megabyte Sekunde. Also fast doppelt so viel, ja, im Random-Modus und nur knapp weniger als doppelt so viel im sequenziellen Schreibmodus. Unglaublich, so schnell ist das Teil und das macht sich dann natürlich auch bemerkbar bei allen Bereichen, weil ich ja immer schon immer gesagt habe, der RAM ist das Problem. Das RAM ist das Problem bei den Geräten. Erstmal muss man genug haben, zweitens muss es schnell genug angesprochen werden können, weil Android, ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv oder negativ sehen soll, aber ich lasse es jetzt einfach mal offen, aber Android schreibt und wurschtelt auf dem Speicher herum wie verrückt. Andauernd. Ihr glaubt gar nicht, was da hinten dran für unglaubliche Schreib-Lese-Vorgänge steht, wenn ihr einfach nur eine ganz normale App startet. Unfassbar. Und deswegen ist das eben auch alles so wichtig. Gut. Man sieht also, Your Way macht trotzdem weiter und bringt immer wieder neue technische Höchstleistungen, die dann auch irgendwann von anderen Firmen wiederum in ihr Repertoire aufgenommen werden können. Aber mal gucken, wie lange das eben da noch so funktioniert. 300 Firmen wollen auch deswegen eine Lizenz, um mit Your Way weiter zu arbeiten, ja, auch Qualcomm will weiterhin Teil liefern, die haben ja schon eine Ausnahmegenehmigung, nein, Qualcomm weiß ich nicht genau, wer war's, Samsung, Sony, die haben schon eine Ausnahmegenehmigung bekommen, ich glaube auch LG wegen Displays, und hier Qualcomm will auf jeden Fall hier auch eine Ausnahmegenehmigung. Natürlich kann man jetzt sagen, hier wegen dem Wahlausgang, da schauen wir mal, wie es da weitergeht, ob da nicht bald noch mehr geht. Ich glaube, es wird noch mehr gehen Richtung Your Way wieder, aber Joe Biden, das muss man auch sagen, der wird jetzt nicht hingehen und wird sagen, jetzt ist China unser Freund oder so, ja. sondern da werden es knallhart, da gibt es weiter knallharte Verhandlungen und knallharte Positionen. Und da machen sich die Chinesen auch gar keine Illusion darüber. Ja, das hat man an den verhaltenen Aussagen hier durchaus ja, gesehen oder gespürt. Aber das ist auch so eine Sache, die man eben berücksichtigen muss. Wenn man hier aber sieht, dass so viele Firmen eben eine Ausnahmegenehmigung wollen, dann sieht man auch, wie wichtig das für die Firmen ist, hier weiterhin Your Way als Kunden haben zu können, denn da geht es um Arbeitsplätze, also so einfach ist es nicht. Ja? Ich habe das letzte Woche schon mal erklärt, wenn da auf einmal einer der größten Abnehmer von Kamerachips auf einmal wenn man dem auf einmal keine Kamerachips mehr liefern darf, dann ist hier eine ganze Sparte, wo sagt bei einer Firma beispielsweise, ja, Sony in dem Falle, um Himmels Willen, was machen wir denn jetzt? Die Umsatzeinbrüche sind immens. Ne? Kein Wunder, dass die dann eben auch eine Ausnahmegenehmigung haben wollen. Ne? So einfach ist es nun mal nicht, wie sich das so mancher vorstellt. Tja, tja, tja. Dennoch gibt es auch noch andere Geräte, die sehr, sehr interessant sind im Moment, nämlich zum Beispiel das Galaxy S20 FE, die Fan Edition, die gibt es jetzt auch mit einer 256 GB Variante, also ja, das, was ich letztens kritisiert habe, ist jetzt also auch, hat sich jetzt also auch erledigt, von daher bekommt man jetzt wirklich ein einigermaßen erschwingliches Gerät. Ich will nicht sagen, dass es billig ist. Ja, also davon kann man wirklich nicht sprechen, aber im Vergleich zu den anderen Flaggschiff-Geräten von Samsung ist es dann eben doch noch gut. Ja, hier kriegt man zum Beispiel jetzt das S20 FE für $769, keine Ahnung, wie das momentan in Euro ist. Scheint ja momentan immer mehr zu sein. Ja. Aber ja, das ist natürlich für Samsung-Verhältnisse super, super genial, der Preis. Und das wird auch viele interessieren. Auch die Nachfrage ist ziemlich groß. Ja. Und deswegen ja, sollte man hier vielleicht auch mal genau gucken, ob man das haben möchte. Ja, es gibt schon besser ausgestattete Geräte, teilweise sogar auch günstiger, da braucht man gar nicht drüber zu sprechen, aber wie gesagt, für Samsung-Verhältnis ist das schon mal ein ziemliches Entgegenkommen und eigentlich sind das die Preise, die ich erwarte von den Top-End-Geräten bei Samsung. Das wären vernünftige Preise, ja? Aber immerhin gibt es ja jetzt diese Fan-Edition und so schlecht sind die nicht. Die sind schon ziemlich cool. Von daher, ja, gut, okay. Ne, wenn man von der Bloatware mal absieht. Xiaomi hat die Mi Box 4S Pro mit 8K Videodecoding angekündigt. Nicht schlecht. Übrigens, hier habe ich auch noch eine Aussage in der Community hinsichtlich diesen Sticks da. Aber da komme ich später dazu. Diese Xiaomi Mi Box 4S Pro ist natürlich ganz, ganz neu. Ist ja auch erst angekündigt. Und die soll eben so richtig Qualität auf den Schirm bringen. 2 GB Speicher, 16 GB interner Speicher. Gut, ist glaube ich bei so einem Gerät jetzt nicht ganz so wichtig. Hauptsache ist, dass eben das 8K Video Playback eben auch richtig funktioniert. 30 Frames pro Sekunde in dem Fall. Und $60 ist natürlich auch ein Wort. Das ist ziemlich günstig. Wow. Wie googlefrei das Ganze sein wird, muss man natürlich sehen. Aber ehrlich gesagt, da muss man auch bei den Vergleichen die Kirche im Dorf lassen. Also wenn ich mir mal angucke hier, was mein Samsung TV mit 1080p teilweise für Ruckelorgien abliefert, dann ist es auch eben oftmals an dem Ausgangsmaterial, das eben zum Beispiel in der falschen Framerate konvertiert wurde. Letztens habe ich zum Beispiel einen Film gesehen, da ist mir also wirklich, das war so schlimm, so schlimm. Das war ein richtiger Kinofilm. Unfassbar. Das hat man noch nicht, also normalerweise sieht man das Ruckeln bei Kameraschwenks, ne? Der war so schlecht konvertiert, der Film, dass man das sogar ohne Kameraschwenks beim Bewegen der Personen gesehen hat. Ich bin da sowieso sehr, sehr empfindlich, was das anbetrifft. Allerdings, das muss ich auch sagen, ich bin da sehr empfindlich und ich habe noch nicht ein einziges Gerät gesehen, das wirklich butterweich solche Kameraschwenks zeigen kann. Und ich befürchte, dass das eben auch hauptsächlich an der Konvertierung des Materials hängt und nicht nur an den Geräten. Also es ist wirklich ein Trauerspiel und deswegen bin ich da jetzt auch ganz sicher, dass auch diese 8K-Darstellung bei dieser Xiaomi Box eben nicht butterweich wird, weil ich das auch noch nicht mal bei 1080p jemals gesehen habe, dass es butterweich wird. Ja. Ist nun mal so. Ja, ich weiß, das ist ein Fluch, aber so ist es nun mal. Ja. Auch Flackern oder so kann ich extrem leicht sehen. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich war, als endlich die Röhrenmonitore verschwunden sind, ja, und ich endlich mal nicht mehr dieses Flackern wahrgenommen habe. Ich bin da wirklich als verzweifelt. Ja. Und nun gut, also gespannt darf man sein. Mal sehen, wenn es hier bei mir mit der PlayStation und dem Multimedia Center nicht so gut hinhaut, dann kommt vielleicht ein Xiaomi Mi Box 4 Pro ins Wohnzimmer, die dann alles Übrige übernimmt. DxO Mark hat den besten Smartphone-Speaker gewählt. Ja, genau. Ja, die machen jetzt auch Lautsprecher. Ich weiß zwar noch nicht, ob diese Test-Aussagekraft bei denen von den Lautsprechern so hoch ist oder so gut ist wie die Aussagekraft bei den Smartphone-Kameras, aber immerhin machen sie es jetzt mal. Die Gewinner sind momentan die Essential Wireless Speakers, das heißt bei den einfachen, grundsätzlichen Lautsprechern ist der Amazon Echo Studio mit Abstand der Testsieger geworden mit 124 Punkte, weit also vom zweitplatzierten im Xiaomi Mi Smart Speaker HD mit 109, danach kommt der Xiaomi Mi Smart Speaker Battery Edition mit 104 Punkte, dann die Yandex Station, Tmall Genie X5 und Baidu Xaidu Smart Speaker Ultimate Bis auf den Amazon und die Xiaomi sagen mir die jetzt eigentlich gar nichts. Aber bei den Advanced Wireless Speakern, also wie soll man das sagen, bei der Hi-Fi-Klasse, da ist Harman Kardon Citation 200 der Testsieger geworden, gefolgt von Google Home Max übrigens, gar nicht so weit auseinander. Ein bisschen mehr Abstand hat schon der Bose Home Speaker 500, dann der Sonos One und dann Huawei Sound X. Also Huawei Sound X hat sich zumindest mal hier können den fünften Platz sichern, das ist ja schon mal was. Und danach mit deutlichem Abstand zu dem Huawei Sound X ist der Apple HomePod gerankt worden. Aber wie gesagt, ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt einordnen soll, ob die ja da genug Erfahrung haben. Und außerdem, ne, ihr wisst ja, so Hi-Fi-Tests, ja, da scheiden sich eben die Geister. Es gibt ja auch noch Leute, die behaupten, eine Schallplatte hört sich besser an. Ne? Heutzutage auch Vinyl genannt, hört sich besser an als eine CD. Ja. Yep. TikTok macht weiter mit dem ersten Platz bei den am meisten downgeloadetsten App, was sind das für Namen, heruntergeladensten App, Apps weltweit, ja. Und das wundert mich nicht, denn die kostenlose Werbung hat sogar noch zu einem Anstieg der TikTok-Nutzer geführt. Ja, so ist das, ne? Streisand-Effekt, sage ich da nur. Ja, so sieht's aus. Und verboten wird TikTok wahrscheinlich auch nicht mehr. Die Gerichte haben ja schon mehrere Anträge der US-Regierung gestoppt und ob die Anträge sowieso noch weiter aufrechterhalten werden, das wird sich dann zeigen. Jedenfalls sieht es für ByteDance jetzt wieder etwas besser aus. Aber machen wir uns nichts vor, TikTok ist bereits schon ein amerikanisches Unternehmen, wenn man so will. Die haben alles auf amerikanischen Server laufen und von daher ja, erstmal abwarten. Ich habe meinen TikTok-Account auch gecancelt. Aber wie gesagt, abwarten und die Leute sind eben unbeeindruckt. Nicht, dass mich das wundern würde. Facebook wird auch noch wie verrückt heruntergeladen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Oh Gott. MyUI 12. Die haben hier eine massive Aufstockung der Privacy-Protection-Funktionen eingeführt. Tja, wie soll denn das hier gehen mit dem Verschlüsselungsverbot? Ja, das ist ja dann eine Aufweichung wieder, die dann gemacht werden muss. Aber auf jeden Fall bis jetzt, ne, wird es mal verschärft. Im Einzelnen, ich verlinke den Artikel, ja, da könnt ihr mal im Einzelnen gucken. Jedenfalls wurden da sehr viele Maßnahmen getroffen, um eben zu verhindern, dass beispielsweise Apps auf Daten zugreifen können, die auf die sie nicht zugreifen sollen. Ja. Man hat Voreinstellungen geändert, so dass eben beispielsweise das mobile Album, der Zugriff auf das mobile Album normalerweise aus ist, ja, und man dann gefragt wird, ob man Zugriff gewähren will, und so weiter und so weiter. Viele kleine Einstellungen, aber auch grundsätzliche Änderungen, die eben das System deutlich absichern. Ob das immer so gut ist, weiß ich nicht genau. In der Vergangenheit hat man immer wieder gesehen, dass wenn man zu viel absichert an der falschen Stelle, dass dann das Gerät eher unbenutzbar wird und die meisten Leute dann nicht verstehen, warum sie jetzt hier Zugriff geben müssen auf irgendwas und dann das eben nicht machen, das, was dann dazu führt, dass eben die App nicht funktioniert. Das sieht man immer wieder in dem Play Store beispielsweise bei Bewertungen. Ne? Ein Stern, App funktioniert nicht, boom. Ja, klar, ne? Wenn man dann eine SMS-App hat und dann steht Zugriff auf Kontakte und Telefonanrufe und kostenpflichtige Dienste und man sagt nein, ja, dass dann die App nicht funktioniert, dürfte ja klar sein. Ne? Ja, so ist das nun mal. OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro, die bekommen oder haben jetzt ja ein System-Update bekommen und da gibt es eine Warnung, passt bitte auf, es mehren sich die Stimmen, dass durch dieses Update bei Usern Daten komplett gelöscht wurden. Alle Daten komplett gelöscht wurden, obwohl das normal nicht so sein sollte. Ja. Deswegen passt bitte auf, bevor ihr so ein Update macht, solltet ihr auf jeden Fall ein Update machen und zwar ein Offsite-Update, das heißt natürlich, klar, ne, an einem sicheren Platz, damit ihr diese Daten auch wieder zurückspielen könnt, denn die Chance, dass hier bei diesem System-Update die Daten verloren gehen, ist wirklich groß. Offenbar ist da wohl ein Problem aufgetaucht. Normalerweise wird das ja nur gemacht, wenn man also so grundsätzliche, da möchte ich schon fast sagen, es ist schon kein Update mehr, aber andere Systeme aufspielt. Ja. Da wurde offenbar, so vermute ich, einfach ein Flag falsch gesetzt, sodass jetzt hier tatsächlich die Daten gelöscht werden. Ich kann es auch noch nicht sagen, ob das wirklich bei allen so ist, nur es scheint sehr häufig vorzukommen, also passt bitte auf. OnePlus 8 Pro, am besten momentan noch kein Update machen, ja, ein bisschen warten oder halt erst ein komplettes Update machen und dann komplett ein Backup machen und dann erst das Update starten, sonst habt ihr danach wirklich ein Problem. So, das Ukitel WP10 5G ist im Anflug, ja, ist gestartet von Ukitel und der König der Batterien ist es schon genannt worden. Nämlich ein 8000 mAh Akku bei einem 5G-Gerät. Damit soll bis zu 48 Stunden Betrieb gewährleistet sein, in voller Nutzung. Ja, Wahnsinn. Das ist sehr erfreulich. Der Dimensity 800-Prozessor wird da verarbeitet. Das ist ein 7-Nanometer-Prozessor. Entsprechend performant wird das Gerät dann eben auch sein im Vergleich zu dem Vorgängermodell, das er den Helio P70 oder P90, ich glaube P70 benutzt. Ja. Also ist es deutlich schneller. Das Gerät hat ein 6,67 Zoll Display mit Punch-Hole FHD Plus System, ganz klar, und hat auch eine Sony 48 Megapixel Kamera zusammen mit einer 13 Megapixel Weitwinkel, 2 Megapixel Tiefensensor und eine 2 Megapixel Makrolinse. Ja, das ist alles sehr beeindruckend von den technischen Daten. Außerdem ein IP68, IP69K Rating und so wie es sich für ein Auto-Handy von Ukitel auch gehört, ein nach dem MIL-Standard 810G zertifiziert. Das heißt, das Ding ist richtig schock- und wasserresistent, kann bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern Wasserdruck standhalten und auch einem Sturz aus 1,5 Meter Höhe aushalten. Ja, also Schock und auch Staub. Dicht ist das Ganze, das heißt auch der Einsatz im Sand kann da dem Gerät nichts anhaben. Wunderbar. Alle anderen Sachen müssen natürlich erst noch abgewartet werden, weil das ist momentan alles, was hier bekannt ist bei dem Gerät. 5G-Connection habe ich ja schon gesagt, ja. Und ich werde auf jeden Fall genau hier dieses Gerät im Auge behalten, denn das könnte ein sehr interessantes Gerät sein. Auch der Preis wird steht zwar noch nicht fest, wird aber wahrscheinlich, wie es sich für Ukitel-Geräte gehört, sehr, sehr, sehr günstig sein. Und das wäre dann zum Beispiel für mich auch nächstes Jahr eine Alternative zum Kauf, wenn das hier vom Preis her gut ist. Wobei, ich finde es natürlich schade, dass hier nicht diese Infrarotkamera dabei ist. Da muss ich nochmal in mich gehen. Ich hätte da schon gerne eine Infrarotkamera, gerade weil ich als Cacher im Nachtmodus dann doch da einige Vorteile hätte. So, Ulefone Armor 10 5G darf natürlich da auch nicht fehlen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir schon öfters aufgefallen, Ulefone und Ugitel, immer wenn einer von beiden so ein Gerät ankündigt, kündigt der andere auch an mit ähnlicher Kennung. Und da frage ich mich, und übrigens auch ähnlichen technischen Daten, da frage ich mich natürlich, ob diese zwei Firmen nicht irgendwie zusammenhängen. Also ich möchte fast sagen, ja. Ne? Also weil das kommt mir schon sehr, sehr komisch vor, aber ich kann es jetzt nicht bestätigen. Ich habe keine Infos darüber. Jedenfalls, das Gerät lest sich genauso wie das Ugitel WP 10, ja. Auch das hier hat eben 5G, hat ein Dimensity 800 Chip eingebaut, 8 GB RAM, von dem wissen wir immerhin schon 8 GB RAM, 128 GB Speicher, ein 6,67 Zoll FHD Plus Punchhole Display, aha, ne, genau wie beim Ugitel. Und das Ulefone hat aber eine andere Kamera, nämlich eine 64-Megapixel-Kamera mit 8-Megapixel-Weitwinkel-Linse, 5-Megapixel-Makro-Linse und einen 2-Megapixel-Tiefensensor. Hätte also rein von den technischen Daten ein kleiner Vorteil gegenüber dem Ugitel, ja. Allerdings mal gucken, wenn das Ugitel eben Sony-Chip drin hat und das nicht, dann wird sich zeigen, wie da die Qualität ist. Außerdem ist ein anderer Akku eingebaut, 5800 mAh, was natürlich heißt, es hält nicht so lange durch wie das Gerät von Ugitel, aber mit der Größe immer noch sehr, sehr gut, denke ich. Auch das ist in die, so einem Rugged-Modus, also so einem Rugged-Case, ja, und eben sehr robust gebaut. Allerdings sehe ich jetzt hier keine Angaben hinsichtlich der Zertifizierung mit IP-Angaben oder MIL-Standard, weiß ich nicht. Aber auch hier, die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Ulefone-Geräte hier unzerstörbar sind, ja, und es ist wirklich ein sehr interessantes Teil. Auch muss man gerade gucken, ob hier ein Preis vielleicht schon feststeht. Nee, auch da steht noch kein Preis fest, aber auch hier muss man ganz einfach erwarten, dass der Preis ziemlich gering sein wird im Vergleich dazu. Das hat man ja bei diesen Geräten in der Vergangenheit immer wieder gesehen. So, dann noch Xiaomi Air 2S. So Earbuds in der Pikachu Edition und das sieht so genial aus, das ist der Wahnsinn. Wenn ich irgendwas damit anfangen könnte, würde ich mir diese Teile kaufen, ja. Für $75 ist ja eigentlich für diese Earbuds mit Charging Case, also mit Lade Etui, ja, nicht besonders teuer, muss man sagen. Auch alle Funktionen, die man eben so erwarten kann von solchen Earbuds, unter anderem ein Electronic Noise Cancellation, ja. Warum das nicht ANC, sondern ENC heißt, das kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, ja, aber da müsste ich mal gucken, wie die Tests ausfallen, ja, vielleicht hole ich mir die Teile ja doch noch, ja, weil wenn ich unterwegs bin, ja, kann ich ja nicht einen großen Kopfhörer aufziehen, einen Sony-Kopfhörer, ne? Nur, ja, ich bin halt wenig unterwegs, ne? Ihr wisst es ja, ne? Ja, stay at home, immer noch sehr, sehr wichtig und jetzt gerade wieder wichtiger und da fällt es mir halt schwer, Geld auszugeben für eine Sache, die ich jetzt nicht nutzen kann, wisst ihr? Naja, also 24 Stunden jedenfalls kann man das mit diesem Case benutzen. 5 Stunden einfach ohne zwischenzuladen im Ohr. Meiner Meinung nach eine interessante Geschichte. Und natürlich, wie gesagt, das Design ist wunderbar. Klar, Pikachu gelb, ne? Und das Gesicht von Pikachu auch auf der Ladenschale. Das ist Minimum. Das ist schon wert, ja. Also ich bin überrascht, dass das so günstig ist. Allerdings wird wieder die Sache sein, natürlich ganz klar, wie kommt man daran? Man muss es eben importieren lassen. Ich glaube, hier gibt es noch nichts bei großen Elektronikhändlern hier. Ich guck schnell mal, ja. Ihr wisst ja, ja wo es das gibt. Das heißt, ja, genau. So, das habe ich mir gedacht. Nix da. Schade, schade. Da gibt's nur die normalen ohne Pikachu. Die kosten dann 108 Euro statt die mit Pikachu für 75. Wenn man es importieren lässt, das seht ihr auch mal wieder, wie frustrierend sowas ist. Ich kenne das mit den Füllerimporten und Tintenimporten mittlerweile. Es schrägt mich da immer so auf, das kann ich euch sagen. Nee. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich in dem Land hier geboren bin. Ja. Tja, so ist das. Gut, Xiaomi Air 2S Pikachu Version, jedenfalls bei Gistop kann man die bestellen. Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Ich werde es zeigen, ob ich die PlayStation 5 noch dieses Jahr kriege. Wenn nicht, muss ich mich ja trösten. Ja, und dann werde ich das hier nehmen, wahrscheinlich. Allerdings weiß ich auch nicht, wie lange es die Edition hier geben wird. Also, wenn ihr wirklich ernsthaft daran interessiert seid, müsst ihr ja relativ schnell zuschlagen. Link setze ich euch in die Show Notes. Okay. Was haben wir noch? Die Entwicklerversion des Hongmeng OS wird erwartet am 18. Dezember. Ja, das soll die Entwicklerversion also ausgeliefert werden und dann werden wir auch viel, viel, viel mehr Infos bekommen und dann werden sicherlich die Entwickler einiges hier durchsickern lassen und wir werden noch mehr Infos und Feature-Updates bekommen, was denn eben bei Hongmeng OS dann anders ist, beziehungsweise wie die Oberfläche aussieht und wie sich das ansonsten zu der in Anführungszeichen sonstigen Pseudo-AOSP-Version von Android, die jetzt ja momentan installiert ist, verhält. Auch da kann man also gespannt sein. Tja, zum Schluss an den Themen möchte ich gerne noch was sagen, was mich sehr interessiert hat oder sehr fasziniert hat. Und zwar Panasonic hat einen Vakuum, also einen Staubsauger hergestellt, um AirPods oder ähnliche elektronische Geräte von Bahnlinien zu pflücken. Ja, genau. Denn in Japan ist es halt so, dass da ein hoher Sicherheitsstandard gilt, was Züge betrifft. Ja. Und das heißt, da turnen nicht einfach irgendwelche Bahnwärter auf den Schienen rum. Ja. Schon gar keine Menschen, die würden sich das im Traum nicht einfallen lassen. Ja. Und wie kriegt man denn eben diese AirPods ja, oder andere ähnliche Earbuds da wieder, wenn die dorthin gefallen sind? Ja. Ich meine, bei uns wird wahrscheinlich so einfach sowas liegen bleiben. Ne? Pff, so, soll das ja Pech gehabt und so. Ne? Oder irgendjemand wird runterklettern, wird sich das dann eben im Einsatz seines Lebens zurückholen. Ne? Aber in Japan kann man dann zu einem freundlichen Stationswärter gehen, ja, was ein Bahnhofsbetreuer ist das wo bei uns und kann sagen, hallo, hallo, mir ist so ein Earbud runtergefallen, dann kann ich das bitte wiederhaben. Ja, und dann kommt einer mit so einem Panasonic-Staubsauger, ja, ewig lange Teleskopstange kann man da rausziehen und dann wird der hier so angesaugt, der geht nicht rein, ja, ist extra so gemacht, dass es nicht verschluckt, ja, sondern die Düsen halten es quasi fest und dann kann das hochgehoben werden und dann eben übergeben werden an den entsprechenden, an die entsprechende Person, ja. Und auch wenn die Person das nicht gemerkt hat und weg ist, werden diese Dinge entfernt, denn die können nämlich, ja genau, mit der Zeit verwittern die Dinger, die Inhaltsstoffe von Lithium-Akkus ne, wandern irgendwann in das Erdreich und so weiter und nee, da passt man schon ein bisschen besser auf, ja, dass das eben nicht passiert. Cool. Also, solche Gedanken macht man sich da ne, in Japan, ne, wie man am besten sicher solche Earbuds rausfriemeln kann, holen kann, ja, ohne dass jemand in Gefahr kommt. Ne? Bei uns macht man sich eher Gedanken, wie man verhindern soll, dass jemand von einem Zug geschubst wird. Aber okay, so ist es nun mal. Damn, ich sag ja, ich bin im falschen Land geboren. Tja, Nun gut, also das haben wir. Jetzt komme ich mal zu den Community-Geschichten. Jetzt gucke ich mal, wie viel Zeit wir noch haben. Oh Gott, es ist schon wieder so spät. So lange schon wieder gequatscht. Ich habe gedacht, ich wäre schneller durch mit den Themen. Gut, aber im Quatschen bin ich ja Weltmeister anscheinend. Jetzt mal schauen. Da gab's einiges. Und zwar, ich fange mal weiter vorne an. Ach du liebes bisschen. So, also zunächst mal der Mitch, genau. Er hat geschrieben noch, weil ich ja letzte Woche nicht dazu gekommen bin, hier irgendwelche Handys zu empfehlen. Ja, jetzt bin ich aber traurig, habe mich echt auf eine Kaufempfehlung gefreut. Dann wird mein Name erwähnt und dann folgt eine Entschuldigung. Alles gut, ärgere ich mich halt mit meinem ZTE Blade V7 Lite noch ein paar Tage länger rum. Würde mich dennoch freuen, wenn in den nächsten Wochen ein paar Kaufempfehlungen kommen. Ob von dir oder aus der Community, ist mir erstmal Bumi. Ich glaube, Bumi, den Ausdruck kenne ich gar nicht. Ich glaube, wer in der Community ist, kann kein dummer Mensch sein. Herzchen. Ah, genau, das denke ich aber auch. Und ich habe schon mal heute Gedanken mir darüber gemacht und habe drei Smartphones ausgewählt. Du hattest ja schon so ein paar Kriterien letztes Mal reingeworfen. Allerdings muss ich sagen, ich konnte es nicht hundertprozentig auf diese Kriterien festnageln, weil, das ist eine persönliche Empfehlung von mir sozusagen. Ne? Ja? Und deswegen habe ich halt jetzt mal so überschaut, was oder man drüber geguckt, was eben so in Frage kommt, in etwa. Ja, und da ist mir zuerst mal also das Honor 20 Pro aufgefallen. Das Honor 20 Pro gibt es zurzeit für einen absoluten Kampfpreis. Ja, das kriegst du momentan noch, also die Aktion endet erst in 21 Tagen, also das heißt, du hast auch noch lange genug Zeit, um das nochmal zu überdenken, ja. Aber das Teil kostet momentan 399 Euro und hat 8 GB RAM, 256 GB Speicher, also so ein richtiges, gut ausgestattetes Gerät, ja. 4000 mAh Akku, 6,26 Zoll Display, 48 Megapixel AI Quad Kamera, ja. Das heißt, du hast hier ein richtig geniales Gerät, das du hier für das Geld bekommst. Unglaublich sogar. Ist kein 5G-Gerät, hat nur 4G. Das muss man sich natürlich dann überlegen, ob man ob das wichtig ist momentan oder noch nicht. Ja. Das Gerät arbeitet mit einem Kirin 980 Prozessor. Entsprechend hoch ist auch die Power. Und auch ein sogenannter Dual-NPU, das bedeutet hier werden die sogenannten AI-Funktionen, hört sich alles so super hochtrabend an, also sagen wir mal so, die Bilder werden super schnell bearbeitet und super toll aufgenommen, die Kamera ist ziemlich gut bei diesem Gerät und alles stimmt eigentlich soweit, vor allem für diesen Preis, für 399,90 €. Da muss man schon sagen, da wird schwer, was Besseres zu finden für das Geld. Wirklich schwer. Ja. Eins klar, deswegen habe ich auch hier noch zwei andere mal rausgesucht. Ja. Eins ist klar, das Honor 20 Pro hat natürlich keine Google Services. Ja. Für mich persönlich ist das kein Argument. Ich weiß aber, dass es natürlich für viele andere ein Argument ist. Ja. Muss ich sagen, klar, wenn das nichts ist, ja, wegen den fehlenden Google-Diensten, dann gibt es noch ein anderes Gerät. Da habe ich erstmal ein Exot, danach habe ich noch was so, ja, mehr Mainstream-mäßiges, also der Exot, wo auch noch, wo ich sage, auch sehr, sehr gut, ja, vielleicht nicht ganz so performant eben wie das Honor 20 Pro, aber trotzdem noch ziemlich nah, außerdem hat es noch andere Vorteile, da komme ich dazu. Das Ulefone Armor 9e mit einem 6,3 Zoll Screen, ja, 64 Megapixel Kamera, das ist auch eine Quad-Kamera, wenn ich das richtig weiß, genau, ja, und 128 GB Speicher sowie 8 GB Hauptspeicher. So, 128 GB Storage und 8 GB Hauptspeicher. So sieht's aus. Muss ja hier die richtigen Bezeichnungen nehmen, damit man nicht komplett durcheinander kommt. Moment, jetzt gucke ich hier gerade nochmal nach der Kamera. Genau, also erstmal, das Teil ist so ein Rugged-Phone, ja, wie ich eben schon erwähnt habe. Also das ist ein echtes Autogerät. Das entspricht hier dem IP68, IP69K-Standard und dem MIL-Standard 810G. Das heißt, das Ding kannst du notfalls auch als Waffe benutzen. Ja, nicht machen natürlich. Ne? das 8 GB RAM, 128 GB Speicher habe ich schon gesagt. 6600 mAh Akku, das heißt, auch hier ist genug Laufzeit vorhanden. NFC ist vorhanden, ja. 6,3 Zoll Displaygröße. Und auch das ist ein reines 4G-Gerät, also kein 5G. Ja. Kann GPS, GLONASS, Beidou und Galileo. Also wenn guter GPS-Empfang wichtig ist, ist das schon mal was wert. Robust ist das Teil allemal, ja, ins Wasser fliegen, kein Problem, Staub, Sand, Dreck, Schmutz, runtergeflogen, kein Thema, ja, es geht einfach weiter, nicht so schlecht, muss ich schon ehrlich sagen, ja. Es gibt viele Erweiterungen, die sind vielleicht interessant oder nicht interessant, es gibt da zum Beispiel so eine Endoskop-Kamera, ja. Aber dieses Modell hat keine Wärmebildkamera drin, um das gleich mal zu sagen. Es gibt noch welche, die von der Art, die haben welche drin, aber das hier ist das 9E, das hat keine Wärmekamera drin. Dafür ist es nochmal ein Tacken günstiger. Hier beim großen Online-Elektronik-Händler habe ich das hier gesehen für 429 Euro, was für diese Ausstattung ebenfalls ziemlich gut ist, das muss man schon sagen, ja. Muss, klar, natürlich, die beim Honor 20 ist das besser, ja, auf jeden Fall. Das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich, aber hier bei diesem Juliphone Armor 9e sind hier auch diese Google Play-Dienste drauf, wenn das ein Argument ist. So, und dann die Mainstream-Version, wenn du sagst, nee, das ist mir alles viel zu exotisch, ja, da will ich gar nicht erst mit rummachen, ja, da muss man ein klein wenig tiefer in die Tasche greifen, aber es bleibt überschaubar. Also ich sag jetzt mal einfach so den Preis von 505 Euro, das ist allerdings ein recht guter Preis, den ich jetzt, ich sag's auch mal, bei Amazon gefunden habe. Da musst du genau gucken, dass du auch den Preis kriegst, ansonsten wird das Teil bis zu 649 Euro verkauft, ja. Und zwar, aber wie gesagt, ist ab 505 Euro erhältlich und für den Preis ist es auch sehr, sehr gut. Zum Beispiel hier das Xiaomi 10 in Coral Green, 8 GB RAM, 128 GB Storage, 6,67 Zoll Display mit 2340 Bildpunkte Auflösung. Da drin ist ein Snapdragon 865 verbaut, der auch sehr performant ist. Quad-Kamera, 108 Megapixel, wow, 13 Megapixel, 2 Megapixel und noch eine 2 Megapixel Tiefenkamera. Akku, ja, 4780 mAh, ist nicht ganz so ausdauernd wie jetzt von den beiden anderen Geräten, aber dennoch würde ich sagen, mehr als ausreichend für 24 Stunden, denke ich mal. Der Stromverbrauch bei den Xiaomi-Geräten ist nicht ganz so groß. Ja. Immer aufpassen, gibt es hier viele verschiedene Versionen auch. Das hier ist dieses Xiaomi Mi 10, nicht das 10 Pro. Und hier gibt es auch verschiedene Varianten. Das hier ist die 128 GB Variante. Es gibt bis zu 12 GB Hauptspeicher mit 256 GB. Aber das ist natürlich wieder teurer. Ja, kannst also selbst mal gucken, was da hier dir zusagt. Allerdings, also von dem Xiaomi Mi 10 weiß ich, dass es auch ein recht gutes Gerät ist. Von den anderen beiden natürlich auch. Ja, klar, Honor 20 Pro ist Nonplusultra technisch und preis-leistungsmäßig, aber eben keine Google Play-Dienste. Das Juli Armor Phone 9e, weiß ich auch nicht, wie man das kaputt machen soll. Ja, das ist richtig Hammer und für 429 Euro auch ziemlich günstig. Und das Xiaomi 10 Smartphone, das ist so, wenn man so will, zwischen dem Honor 20 Pro und dem Ulefone Armor 9e. Ja, also es ist schneller als das Ulefone, auch besser ausgestattet als das Ulefone, nur nicht ganz so robust. Aber eben nicht ganz so gut wie das Honor 20 Pro. Dafür ist es mit 505 Euro zwar etwas teurer, aber es ist ein mehr bekannteres Gerät. Davon kriegt man auch mehr Zubehör und Xiaomi ist ja mittlerweile eine ziemlich weit verbreitete bekannte Marke auf der ganzen Welt eigentlich. Und in Europa sind die sehr stark im Kommen. Also wenn das wichtig ist, dass du sagst, nee, ich möchte schon ein Gerät, das ein bisschen präsenter ist auf dem Markt, dann wäre das Xiaomi wohl das Richtige. So, also das sind schon mal die drei Favoriten von mir, die ich dir empfehlen kann. Das wären auch selbst Geräte, die ich selbst nutzen würde. Ja. Von daher, meine Empfehlung. Ich hoffe, dass vielleicht andere hier noch etwas dazu sagen können, Kommentar dazu abgeben oder selbst Empfehlungen haben für diese Geräte, damit da ein bisschen mehr Meinung noch vorhanden ist, was man dann eben oder was eben die anderen Leute hier denken daran. In der Community bei Line könnt ihr das dann reinschreiben und der Mitch sieht es dann auch. Gut, so, jetzt weiter geht's. Was gibt's denn hier noch? Moment. So, ja genau. Der Andreas hat auch einiges geschrieben. Und zwar zum Erfahrung vom Xiaomi TV-Stick. Ja. Da schreibt er, meine Erfahrungen zum Xiaomi TV-Stick sind ernüchternd. Billigste Fernbedienung, die knarzt bei langsamen Schwenks in Videos an starkes Tuckern statt flüssiger Kamerafahrt und nach einigen Tagen im Standby muss man den Stromstecker ziehen, weil die Fernbedienung nicht reagiert. Außerdem kein HDMI CEC zum Nutzen der TV-Fernbedienung. Ruckeln, anderer Schwenk aus meinem Leben. Ne, halt mal, das ist schon wieder was anderes. Ja. Okay, ruckeln. So, wupp. Da muss ich sagen, ne, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also das mit dem Ruckel ist immer so eine Geschichte vom Ausgangsmaterial in Verbindung mit dem Gerät. Also so einfach ist es leider nicht. Ich habe alle möglichen Geräte, teuren Geräte auch. Ja, ich würde mir keinen Samsung-Fernseher mehr zu dem Preis holen. Das steht auf jeden Fall fest. Ja. Aber das Ruckeln ist allgegenwärtig. Ja? Egal, ob ich eine Blu-ray über die PlayStation 5 abspiele oder Videos über das Fire TV, egal, ob das dann ein Star Trek ist, egal auch, was für eine Herzfrequenz ich eingestellt habe, es wird nie hundertprozentig ruckelfrei sein. Ich sehe das Ruckeln deutlich, ja, weil ich das sehr erkenne. Andere sehen das Ruckeln gar nicht. Ich habe schon gesagt, hast du es eben gesehen? Siehst du das? Das ruckelt wie die Sau. Und die meisten Leute sagen dann, was? Ruckelt doch überhaupt nicht. Die sehen das wirklich nicht. Ich sehe das. Also ich bin da ziemlich empfindlich. Allerdings habe ich mich schon damit abgefunden, weil ich offenbar kein Gerät bei mir daheim habe, das nicht ruckelt, beziehungsweise kein Ausgangsmaterial. Und dass es da Unterschiede gibt, habe ich auch schon erklärt vorhin. Manche Filme sind stärker mit dem Ruckeln betroffen als weniger. Allerdings, klar, die anderen Sachen, was so, ist natürlich ein Ding, ist ja auch billig, sage ich mal so, ja, ist billig. Von daher kann ich das auch nicht erwarten, oder ich erwarte das dann nicht, dass das teuer ist. Aber es ist interessant, dass du hier diese negativen Erfahrungen hier gemacht hast und ich hoffe, dass dann diese Xiaomi Mi Box, die es da jetzt geben wird, wo ich vorhin gesagt habe, dass die da ein bisschen besser sein wird. Also ich kann deine Frustration schon verstehen, denn gerade solche Geräte, mit denen man einfach nur was gucken will, wenn man da zum Beispiel dann einen Stromstecker ziehen muss, dann ist es wirklich sehr ärgerlich. Das passiert bei mir zum Beispiel dauernd beim Fire TV-Gerät. Ja. Also muss ich alle Nase lang machen, dass ich dann auf einmal Inhalte von Apps, so zum Beispiel NHK World, ARD oder ZDF, die lassen sich nicht mehr abspielen. Steht auf einmal, das Format ist nicht abspielbar. So, was? Ja, okay, dann weiß ich, es ist mal wieder Zeit für ein Reset zu machen. Ja, mache ich das. Nach dem Neubooten, was immerhin bis zu 5 Minuten dauern kann, ja, dann funktioniert es als wieder. Also definitiv auch da wieder hat sich was verhaspelt und immer wieder Neustart. Also so jeden Monat mindestens ein bis zweimal muss ich das neu starten, das Gerät, damit ich weiter normal gucken kann. Sehr ärgerlich. Ja, und wenn man sich auf einen gemütlichen TV-Abend freut und manchmal geht da was nicht, da kriegt man so richtig die Krise. Naja. Okay, Andreas, ich wollte eigentlich hier diesen Schwenk jetzt vorlesen, aber ich glaube, wenn ich das so vorlese, dann könntest du Probleme kriegen, falls irgendwie das, falls du da irgendwie das mitkriegt, ja. Weiß nicht, also es lohnt sich auf jeden Fall, geht mal in Laien rein und guckt euch das an, ja. Ich möchte es hier nicht sagen, ich möchte nicht, dass du noch Ärger kriegst oder so, ja, wegen den Geschichte. Aber ja, manchmal fragt man sich schon, was die Leute sich denken. Und eins kann ich auf jeden Fall hier weitergeben. Best Practice Empfehlung: mit iCloud Backup werden in den Wind geschossen. 1 Euro pro Monat niemals, da lieber kein Backup und einmal alle 5 Jahre das Telefon per ITU es an den PC anschließen. ITU, oh mein Gott, in der Welt. Ja, also wenn man eben hier so ein, ich versuche es jetzt mal so umzuformulieren, dass das nicht verfänglich ist, wenn man da schon jemanden Gefallen macht und jemand dann Computer voll aufrüstet, dann sollte derjenige natürlich auch ein Backup machen, also derjenige, für den man das macht, sollte ein Backup machen, weil das kann eigentlich, ist eigentlich schon klar, sollte eigentlich normaler Menschenverstand sein, dass dann eben auch Sachen verschwinden können, wenn man neue Installationen macht, ne? Zum Beispiel eben in dem Fall hier E-Mail-Adressen, ja, wenn die dann verschwunden sind, wenn man eben ja andere Dienste wie Gmail beispielsweise eben nicht nutzt, und dann ist eben wieder das ganze Problem, ne? Und weiter schreibt der Andreas: und die Passwörter, welche im Browser gespeichert wurden, alle weg, weil kein Google Sync aktiv, aber sich beschweren, weil keine Ahnung von nichts. Das kann man over und out. Ja, das ist eben heftig, aber überhaupt kein Einzelfall, dass eben solche Leute ja da kein Gefühl dafür haben, ne? Was das eigentlich passiert, und es ist nicht selten, dass jemand seine gesamte Fotosammlung, aber wirklich seine gesamte Fotosammlung verliert, wenn dann der unumstößliche Zeitpunkt, der wird kommen, ja, wenn eine Festplatte kaputt geht, ja, und dann ist alles, was auf dieser Festplatte drauf ist, verloren, ja. Und es passiert so häufig, dass dann Leute ihr halbes Leben an Foto verlieren, ja, nur weil sie keine Backups machen. Ist leider so, was soll man tun? Aber naja, gut. Gmail muss übrigens nicht sein, ne, aber jeder größere Maildienst hat ja auch seine Web-Oberfläche und auch seine Adressbuchverwaltung. Man muss sie nur nutzen, ja. Und ansonsten, wenn man das nicht nutzen will, muss man halt die Mails anders backuppen. Es ist nicht einfach, ich selbst mache das ja so mit Thunderbird, ja, und natürlich hole ich E-Mails, die ich nicht aktuell auf dem Smartphone brauche, hole ich quasi runter auf meinen Server, und dort sind die dann sicher gespeichert. Natürlich wird dort jeden Tag ein Backup beim Einschalten gemacht auf eine zweite Festplatte, wie ich das ja auch schon alles mal besprochen habe, ja. So, der Nachtzug schreibt dann auch: auf den Terroranschlag folgt EU-Verschlüsselungsverboten, hat so einen Artikel verlinkt. Das habe ich besprochen. Sehr schlimm, meiner Meinung nach. Und tja, ich habe ja da schon einiges dazu gesagt. Danke, Nachtzug, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe hier nach deiner Nachricht in der Community auch erst angefangen, das zu verfolgen. Das wäre mir wirklich entgangen, weil die Medien darüber, die Tech-Medien, momentan nicht so prominent berichten, wie ich das eigentlich bei diesem extrem wichtigen Thema erwarten würde. Aber alle sind wohl mit Corona und der US-Wahl beschäftigt. Dann kann man eben auch, so kommt es mir vor, als EU-Ministerrat auch mal schnell probieren, was durchzudrücken. Die Leute kriegen es in dem Fall eh nicht mit, weil alle anderen Medien sind da eher beschäftigt. Meine Güte, ärgerlich ohne Ende. Ja, Andreas, dann nochmal interessant: nachdem ich ein Jahr auf Podcast Player Odyssey war, bin jetzt wieder zurück bei Pocket Casts und könnte gar nicht mehr sagen, was mich damals so gestört hat. Nach wie vor der Podcast Player mit dem besten Sync quer über die Geräte hinweg. Der Nachzug schreibt, das User Interface wurde nach dem Verkauf von Pocket Casts geändert. Es war über Monate hinweg ein Graus und zudem voller Fehler. Gleichzeitig wurde die ursprünglich gekaufte Lifetime-Version mit einer Übergangsfrist in eine Abo-Version für bestimmte Features umgewandelt. Ich weiß nicht mehr, was danach nur noch mit Abo funktioniert hätte, weil die neuen Besitzer zurückgerudert sind und allen, die zur App auch den Weblayer gekauft hatten, weiterhin Lifetime Premium mit allen Features behalten durften. Ich habe auch ein halbes Jahr einen anderen Podcatcher benutzt, bis das User Interface von Pocket Casts wieder besser wurde. Also ich habe damals Pocket Casts die Nutzung eingestellt, weil die von NPR gekauft wurden. Das ist für mich ein No-Go und deswegen habe ich sofort gewechselt und werde auch deswegen nicht mehr zurückgehen. Die neue Oberfläche habe ich deswegen auch gar nicht erst mitbekommen. So, gut. Jetzt sind wir damit auch durch und jetzt komme ich zum Schluss kurz und knackig noch zur App der Woche. Das ist diesmal Guitar Girl Relaxing Music Game. Ich finde das Music Game zwar nicht so relaxing, ja, aber es ist auf jeden Fall schön gemacht. Was ist es? Es ist ein einfaches sogenanntes Clicker Game. Ja, das heißt, ihr müsst Punkte und so sammeln, indem ihr wild auf dem Display rumtippt oder einfach immer euren Char weiter ausbaut, ja, höher levelt und so weiter und so weiter. Und dann könnt ihr verschiedene sogenannte Events starten, ja, die dann wiederum mehr Follower, die ihr sammeln müsst, ja, und Likes einheimst, ja. Story ist die, ihr seid ein hübsches Mädel und ihr seid begeistert von Gitarrenspielen, ja. Und wie kann man euer Talent jetzt am besten einem breiten Publikum zur Verfügung stellen? Genau, über die Social Networks. Und das heißt, ihr braucht Follower, ihr braucht Likes und ihr müsst euch was einfallen lassen, dass die Leute auch bei Laune gehalten werden. Wenn es so einfach wäre wie in dem Spiel, wäre das schon mal nicht schlecht. Ja, einfach wild auf dem Bildschirm rumtricken und ihr bekommt genug, wie gesagt, Herzchen, damit ihr eben wiederum eure Sachen aufleveln könnt, ja, um dann noch mehr Herzchen zu bekommen. Ja, also, wenn es sowas geht, bin ich sofort dabei, dann klopfe ich den ganzen Tag auf meinem Monitor rum, ja, aber geht leider nicht. dennoch macht es irgendwie irgendwo Spaß, ja. Ich muss sogar sagen, es ist erschreckend, wie viel Spaß das macht. Ich wollte es nur mal kurz antesten, ja. Ich habe das schon längere Zeit auf meiner Warteliste, denn das Game war im Vorregistrierungsmodus zur Verfügung gestanden und das war, wie gesagt, schon längere Zeit vorregistriert, weil ihr wisst ja, also Anime-Games, da bin ich sowieso immer Feuer und Flamme dafür, ne? Und ja, dann wollte ich nur mal kurz gucken und habe dann festgestellt, okay, jetzt ist über eine Stunde rum und ich drücke hier alles noch wild drauf rum und level up und mache automatisch diese Sachen, ja. Ich meine so, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Auf jeden Fall ist es wert, App der Woche zu werden, wenn mich das Ding auf einmal so fesselt, ja. Das mag bei euch vielleicht anders sein. Das Spiel ist eigentlich relativ simpel gehalten, das muss man sagen. Und es ist schade, dass das Thema nur für so ein Clicker-Game gereicht hat. Ja, mir wäre es lieber gewesen, wenn man da wirklich so ein bisschen, also zum Beispiel aktiv wirklich Melodien spielen würde, so wie das zum Beispiel bei so Musikgames der Fall ist, wie dieses, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also diese vielen Rhythmus-Games, ne, wo man dann im richtigen Moment eben, ne, so auf den Bildschirm drücken muss und so weiter und so weiter, ja, das wäre zum Beispiel eine schöne Sache gewesen, um quasi virtuell so ein bisschen Gitarre zu spielen oder sowas, ja. Aber nein, ist es leider nicht geworden. Schade eigentlich. Aber dennoch, obwohl das eben so simpel gehalten wurde, macht es irgendwie Spaß. Und so seltsam das ist und so nervig das ist, dass man immer wieder solche simulierten Nachrichten bekommt, so simulierte Messenger-Nachrichten, ja. so viel Atmosphäre verleiht es auch, weil es dann wirklich das Gefühl gibt, dass das alles wirklich, ja, sagen wir mal, es wirkt realer, ja, dadurch, dass diese simulierten Messages eingehen. Ja. Interessant. Und deswegen musste eben das auch Aptabor sein. Erstaunlich auch die hohe Wertung. Wie gesagt, es ist ein einfaches Clicker-Game, aber 4,9 Wertung, das ist schon heftig. Und es zeigt, dass das absolutes Potenzial hat, dieses Spiel eben die Leute zu fesseln. Ich kann es noch nicht mal genau sagen, warum. Mir gefällt ihnen die super süße Grafik, ja, und diese Story. Ja, irgendwie ist das die perfekte Mischung. Ja. Deswegen Guitar Girl, Relaxing Music Game heißt es. Und das gibt's kostenlos im Play Store zum Installieren. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Denkt daran, ne? Damit ich möchte noch Telefone empfohlen bekommen. Die Links dazu, der Link zu dieser Community findet ihr zusammen mit anderen Links in den Shownotes. Die findet ihr eben im Podcast-Player irgendwo, ja, klickt ihr da drauf und dann müsst ihr das, den Begleittext dazu finden und dann könnt ihr euch weiter durchklicken. Damit, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.